FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Erdrutsch schlägt A66 bei Wiesbaden lahm. VW-Finanzmanager muss gehen. Das Wetter, viele Wolken, Regen und Gewitter. Das Wichtigste, jetzt um 5 vor 8. Ich bin Jan Heinemann. Guten Abend. Schon wieder Ärger an der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Wegen eines Erdrutsches ist die A66 in Richtung Rüdesheim derzeit vorsichtshalber voll gesperrt. Das sagt die Autobahn GmbH auf unsere Nachfrage. FFH-Reporter Yannick Schick. Na, der Erdrutsch ist offenbar bei Bauarbeiten unten am Fuß der Brücke passiert. Theoretisch könnte es sein, dass die Statik beeinträchtigt ist, sagt mir ein Sprecher der Autobahn GmbH. Betont aber, es ist laut Meinung der Experten vor Ort nichts Dramatisches. Pendler, die ja weiter in Richtung Frankfurt fahren dürfen, müssen sich keine Sorgen machen. Die Autobahn GmbH arbeitet daran, zumindest eine Spur Richtung Rüdesheim wieder aufzumachen. Es könne aber sein, dass es noch einige Tage Beeinträchtigungen gibt. Yannick Schick, Wiesbaden. Mehr Kontrollen und Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Das hat Bundesinnenministerin Faeser heute angekündigt. Im Kampf gegen illegale Migration und islamistischen Terror soll es nun Kontrollen an allen Grenzen geben, und zwar ab nächster Woche. Die Grenzkontrollen sollen zunächst 6 Monate andauern. Der Union gehen die Pläne aber nicht weit genug. Ein 16 Jahre alter Junge sticht einen 17-Jährigen in den Rücken. Der wird schwer verletzt. Nach dem Messerangriff am Wochenende in Babenhausen in Südhessen ermittelt die Kripo jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. FFH-Reporter Florian Stendebach. Es geht dem 17-Jährigen mittlerweile besser, hat die Polizei mitgeteilt. Nach dem Stich in den Rücken ist der Jugendliche inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Beide Jungen sollen sich am Samstagabend auf offener Straße gestritten haben. Der 16-Jährige zückt auf einmal das Messer und sticht zu. Dann haut er ab. Polizeikräfte können ihn kurz darauf festnehmen. Warum er zugestochen hatte, bleibt weiter unklar, sagt mir ein Polizeisprecher. Florian Stendebach, Babenhausen. Mitten in der Krise tauscht der größte deutsche Autobauer VW seinen Finanzchef aus. Der Spitzenmanager Meyer macht seinen Posten frei. Für ihn kommt der bisherige Finanzvorstand der VW-Tochter Seat. Laut Medienberichten muss Meyer gehen, weil er bei Zukunftsprojekten sparen wollte, die VW-Beschäftigten zugutekommen sollten. Trotz Schmuddelwetter, Krankheitsfällen und dem Einsturz der Burgmauer eine positive Bilanz. Die Burgfestspiele in Bad Vilbel verzeichnen in diesem Jahr einen Besucherrekord. Knapp 120.000 Menschen haben sich in dieser Saison eine Vorstellung angeguckt. So viele wie noch nie teilten die Festspielleitung mit. Im nächsten Jahr soll sich dann alles um den berühmten englischen Dichter Shakespeare drehen. Das FFH-Wetter. Das ist ziemlich nass. Auch hier und da gewitterig heute Abend. In der Nacht dann nur noch leichter Regen. Es geht runter mit den Temperaturen auf bis zu 10 Grad. Morgen dann auch fette Wolken und Regen. Und dann geht's aber hoch auf bis zu 20. Im FFH-Verkehrsservice, da schauen wir auf die A5 Kassel-Frankfurt. Vollsperrung zwischen Westkreuz Frankfurt und Frankfurt-Niederrad wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall. Da fahrt ihr am besten am Nordwestkreuz Frankfurt über die A66 zum Krifteler Dreieck und über die B40 und die A3 zurück zum Frankfurter Kreuz. Dann haben wir es gerade in den Nachrichten gehört. Die A66 Frankfurt-Wiesbaden, Vollsperrungen zwischen Wiesbaden-Mainzer Straße und Wiesbaden-Biebrich wegen eines Erdrutsches. Der Verkehr wird über die Mainzer Straße abgeleitet. Außerdem ist die Auffahrt Mainzer Straße auch noch gesperrt. Die linke Spur wird im Laufe des Abends wieder freigegeben. Am besten fahrt ihr über den zweiten Ring und die Biebricher Allee. Und dann der Schwalm-Eder-Kreis, Vollsperrung zwischen Helmshausen und Rhünda in beiden Richtungen wegen Reinigungsarbeiten nach einer Ölspur. Umfahrt das Gebiet bitte weiträumig.